Oh, danke, danke, danke, danke, danke. Für diese Ausgießung deiner Herrlichkeit und dass wir es spüren können. Wirklich, dass wir hier Räume auf Erden haben, wo wir das spüren können, wo wir deine himmlische Atmosphäre, deine Herrlichkeit schnuppern können. Halleluja, danke, danke, danke, danke. Danke, danke, danke, danke, danke. Und danke auch, dass du uns das Wort gegeben hast. Weil in dem Wort ist alle Wahrheit drin. Und das ist so wesentlich, dass wir uns immer wieder mit unserem Herzen in dieser Wahrheit wiederfinden. Das ist mir im Lobpreis so klar geworden. Das Herz ist das Organ, was entscheidet über Ja und Nein, über Beziehung, Ja und Nein, über das gehört zu mir. Es gehört nicht zu mir. Es entscheidet so. Ja, ich gehöre dazu, deshalb bin ich heute hier. Wow, wow. Und genauso gehört einfach auch jeder hier dazu. Deshalb bist du hier. So, Halleluja. Und das ist das Herz. Das ist das Herz, was da Heimat auch findet, was einfach Heimat hier findet. Halleluja. Und gleichzeitig geben wir diesem, was hier ist, auch Heimat. Ohne uns hier könnte es nicht stattfinden. Halleluja. Wow, und weshalb kann dieses stattfinden? Weil wir mit Christus gekreuzigt sind. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich habe dieses Ich bin. Also zum einen steht es in Fett und nochmal unterstrichen. Ich bin, der alte Mensch ist gekreuzigt mit Christus. Es ist nicht irgendwie Anteile von mir oder die Sündenanteile oder sowas von mir hängt am Kreuz. Nein, der alte Mensch, meine alte Identität hängt am Kreuz. Weil ich mich bekannt habe zu Jesus Christus, zu seinem Werk. Weil ich gesagt habe, das gehört zu mir. Und ich gehöre ihm. Vor allem habe ich auch gesagt, ich gehöre dir. Mein Leben gebe ich dir. Und so gehöre ich ihm und er gehört mir. Weil das hat er so gesetzt. Wer das so bekennt, so, wer sagt, wow, ich gebe mein Leben ihm, der darf ihn auch komplett. Ne? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Also, es ist Jesus Christus in mir. So, Geist ist Jesus Christus, nicht mehr alter Mensch. Jesus Christus, ich habe den gleichen Geist in mir. So, und die Seele entscheidet, folge ich das, was ich da vom Geist erkunde. Dieses schöne Bild von Christine, Kinder erkunden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Entdeckerfreude wieder gewinnen. Und ich danke ihm, er hat mich mit viel Entdeckerfreude ausgestattet. Also ich bin eher so der dann auch den Berg runter rennt oder auch mal ins Rollen kommt. So. Ist eine Kindheitserfahrung von mir. Ich wollte wie die Großen auch schon runterrennen. Und dennoch, wow, all das, was wir in ihm machen, im Vertrauen auf ihn, Er weiß doch schon vorher, was geschieht. Und er fängt uns auf. Und was er mir sehr ans Herz gelegt hat, ist der Epheser 3, den Pastor Georg heute Morgen auch schon hatte. Und es war unabhängig davon. Ich hatte ihn vorher schon als ganz zentral empfangen. Und ich habe diesen Epheser 3, das ist ein Gebet um die Erkenntnis der Liebe von Jesus Christus, also das, was uns gehört, weil er ist in uns. Und ich habe das schon mal gleich in eine persönliche Form übertragen. Epheser 3, 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dir aber, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht oder in einer anderen Übersetzung wird auch Vaterschaft, jede Familie im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Halleluja. Dass er uns dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch den Heiligen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen. Wumms, boah, da ist was drin in dem Satz. Durch den Heiligen Geist mit Kraft. Da ist die Kraft. Da ist die Kraft, die wir brauchen. Die ganze Lebenskraft, aber auch die Willenskraft. Wurde mir im Lobpreis auch nochmal so deutlich. Boah, die wirkliche Willenskraft, die sitzt im Herz. Die sitzt nicht im Verstand, im Kopf oder sonst wo. Da können wir uns irgendwie zwingen, nötigen und ich muss und ich soll. Die wirkliche Willenskraft, die auch über also die Berge auch zur Seite schiebt. Oder die auf Entdeckerfreude geht oder Entdeckerreise geht, die sitzt im Herzen. So. Deshalb mehr als alles andere bewahrt eure Herz, weil da ist die Willenskraft. Da ist auch der Zugang zum Geist, zum geistigen Geistzentrum, also zum Heiligen Geist, nämlich über den inneren Menschen. Also mit durch den Heiligen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass du, Jesus Christus, durch den Glauben in unseren Herzen wohnst. Durch den Glauben. Und ich glaube, Pastor Gerg hatte heute Morgen eine Übersetzung durch erleuchtete Herzen. So. Oder Augen des Herzens. So. Jedenfalls wirklich, was sieht unser Herz? Also was glaubt unser Herz? Weil das, wo das Herz sich drin wiederfindet, wo es ausgerichtet ist, wo die Augen des Herzens hin sind, darin spiegelt es sich. Und das wird manifest. Das hat Keskin Guanala so deutlich gemacht. Was ist die Whiteboard, also die Whiteboard des Herzens? Sind da Gedanken aus der Weisheit? Sind da Gedanken der Seele, Prägung der Seele oder sogar finstere Gedanken? Alles kann darauf kommen. Auf diese Whiteboard des Herzens, auf diese Schreibtafel des Herzens. Und deshalb ist es so wichtig, so wesentlich, dass wir uns immer wieder erinnern und erneuern. Hey, Moment mal, wo kommt der Gedanke jetzt her? Oder, das geht gerade so zäh, so schwer. Was ist denn gerade auf meinem Herzen? Das ist ein Ärger. Ich agiere jetzt einfach aus dem Ärger heraus. Nicht gut. Erstmal, oder aus dem Schmerz heraus, nicht gut, erstmal hier zu Jesus. Weil Schmerz, Ärger, das ist der alte Mensch, das sind noch irgendwie Restbestände vom alten Menschen. So, der hängt am Kreuz, also hin zum Kreuz. Wow. Weil Jesus, du hast das Leid getragen, ich brauche es nicht mehr zu tragen. Dass das im Herzen klar ist. Herz, nein. Sondern ja zu dem, was uns gehört, in Jesus Christus. Und das ist Liebe. Das ist die Liebe des Vaters. So geht's auch weiter. Dass wir eben, dass du Jesus Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnst, damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. In Liebe gewurzelt und gegründet. Nicht in Schmerz, nicht in Ärger, sondern in der Liebe. Und das Herz nimmt immer, also wir nehmen aufs Herz durch das, wo wir uns drin spiegeln. Also ausgerichtet auf seine Liebe, auf seine Wahrheit, auf sein Angesicht. Dass wir die Tiefe und die Höhe und die Liebe von dir, Jesus Christus, erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Und alle Ehre gehört dir. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit. Amen. Wow. So, das ist so Hammer. Und wirklich, wie kommen wir dahin? Und da hat er mir eben noch ein paar weitere Stellen eben gegeben, so dieses im Kolosser 3,1,4 ist es auch, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. So, also darin spiegeln, in den Wahrheiten spiegeln, nicht in den Leidensgeschichten spiegeln. Das passiert schnell, das beobachte ich und wahrscheinlich, wer mich beobachtet, wird es auch bei mir sehen. Also sich selbst kann man da ja nicht so, oftmals nicht ganz so schnell beobachten. Ach, da ist wieder dies passiert und das passiert. Das ist auch, das ist gesellschaftliche Gepflogenheit. Erstmal die von den Staus berichten oder sonst wie was. Wow, aber es sind immer, das kommt nicht von ihm. So, was hat Jesus heute getan? Wo habe ich ihn erlebt? Oder am Abend einfach zu schauen, wo habe ich ihn erlebt, dass ich mich darin spiegeln kann. Wow. 1. Korinther 13,12. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie ein Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Bam. Da ist es nochmal wieder. Angesicht zu Angesicht. Angesicht zu Angesicht mit Jesus. Halleluja. Halleluja. Vom Herzen her geht das. Vom Herzen her geht das. Und ich habe so ein Bild, das habe ich jetzt von Stuttgart mitgenommen. Als sei da auch so ein Rahmen gewesen, durch eine Tür zu gehen. So, das ist eine Tür, eine Drehtür mit Herzflügeln. Und es ist möglich, da durchzugehen, um dann in eine neue Dimension seiner Herrlichkeit oder in so einen Spiegelsaal seiner Herrlichkeit. Also wo so viel Reinheit ist und wo wir immer wieder, wow, in die Herzen schauen können und uns gegenseitig erkennen können. Wow, und da ist so viel und da ist seine Präsenz. Und es ist wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen. Genauso wie wir morgens auch in den Spiegel gucken und sitzt das Haar gut und sowas, sind wir gekämmt, gewaschen, gebürstet, dass wir uns diese Zeit nehmen, wow, und jetzt setze ich mich dir gegenüber, Jesus. Wow, Heiliger Geist, sorg du dafür, dass ich ihn erkenne, dass ich ihn noch viel mehr erkenne. Wow, einfach nur erkennen. Und das Herz erfasst das. Unser Herz erfasst das. 2. Korinther 3,18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von Geist des Herrn. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und nochmal on top ein, 1. Johannes 3,20. Den habe ich auch aus Filderstadt mitgenommen und den kann man, finde ich, nicht oft genug durchbuchstabieren. Und dann erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir die Freimütigkeit zu Gott. Er hat unser Herz geheilt. Er hat unser Herz geheiligt. Manchmal vergessen wir es. Oh, diesen Moment, den liebe ich da so, wie Keskin Guanala das gepredigt hat. Manchmal vergessen wir das. Und dann erinnern wir uns gegenseitig oder der Heilige Geist. Bloß das ist die Wahrheit. Unser Herz ist heil, ist geheiligt. Halleluja. Und dass wir uns da immer wieder dran erinnern. Und wenn das, dann ist es auch wieder, ein Spiegel kann ja auch mal beschlagen. So. Ja, und dann erkennen wir das in mir. Dann haben wir das vielleicht so ein bisschen vergessen. So ist das im Nebel. Durchwischen, damit ich mich wieder klar erkenne. Wow, das ist mein Herz. So eins, wie Jesus hat. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wow, wow. Und was in all diesem drin ist, ist dieses Ich bin. Ich bin im Angesicht von Jesus. Mein Herz ist im Angesicht. Wir leben in einer Kultur, wo viel auch haben, denken oder lernen oder ich habe es verstanden. So ist der alte Mensch. Ich bin geheiligt und gereinigt, weil ich nämlich ein neues Herz habe. Ich habe das Herz Jesu Christi, Halleluja. Und dass wir darin verwandelt werden, das braucht dieses, es ist mir so deutlich geworden und wird mir jetzt nochmal wieder deutlicher. Es braucht dieses Spiegeln im Herz von Jesus Christus, Angesicht zu Angesicht. Und wenn er mal beschlagen ist, der Spiegel, putzen und weiter reingucken. Und da dürfen wir sogar, das ist gewollt, da reinzugucken. Weltlich gilt es ja manchmal als Eitelkeit, zu viel in den Spiegel zu gucken. Wow, da können wir gar nicht genug reinschauen. In diesem Herzensspiegel. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Danke, Enno. Wow. Danke, ja. Danke. Ja. Halleluja. Ja, danke, Enno. Den Epheser hatte ich auch und das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass er auch heute Morgen bei Pastor Georg kam. Oh, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist und dass du einfach gut bist und uns heute eine frische Offenbarung deiner Liebe oder der Vaterliebe uns heute schenken willst. Und ich danke Christine, dass du das mit der Kindschaft schon so schön eingeleitet hast. Ja, wir sind wirklich Kinder Gottes und wir haben einen Vater, der uns liebt und wir dürfen uns einfach von dieser Liebe wirklich beschenken lassen. Mir ist so klar geworden in Filderstadt, dass das wirklich die Grundübung oder Grunderfahrung eines Kindes Gottes sein sollte, in aller Tiefe, aller Gänze, was es heißt, vom Papa geliebt zu sein. Und da sind wir, glaube ich, alle mit sehr verwaisten Herzen aufgewachsen. Und er wünscht sich so sehr, dass wir da reinkommen in dieses, ja, was heißt es, nicht intellektuell, sondern wie fühlt sich das an, vom Papa im Himmel geliebt zu sein? Und als Christine jetzt diese Übung uns gegeben hat, dass wir auf Erkundungstour im Himmel gehen sollten, bin ich da losgestürmt. Und da habe ich gesehen, dass einerseits war ich im Himmel, aber andererseits habe ich auch diesen Raum gesehen, dass da große, riesengroße Herzballons runtergeflogen kamen. Und auf jeden von uns, also irgendwie saßen wir da oben auch, so ganz unterschiedlich, nämlich so, wie jedes Kind es gerade verträgt. Weil wir sind ja so ganz unterschiedlich ausgestattet. Die einen wurden schon früher mehr geliebt, die anderen weniger. Und er hat sogar die Farbe, die Form, so Herzform ist klar, aber Größe, so wie jeder das empfangen kann. Und also bei mir kam er denn so an und hat so Platsch gemacht. Ich liebe Wasser und das weiß er, ne? Also er landete dieses Herz, dieser Herzballon und Wasser sprudelte und das war so schön. Und bei jemand anders, der vielleicht Wasser nicht so mag, der, also so bei Christine kam kein Wasser raus. Das plumpste zwar so und da kam ein goldener Glitzer so. Und so ist unser Vater. Er liebt uns so sehr und jeden so einzigartig. Und er will auch dir heute und uns und jedem Einzelnen so ganz persönlich begegnen und dich fragen, glaubst du mir, mein Kind, du bist mein Kind. Schau mal in deinem Herzen, wie Enno schon eingeladen hat. Glaubst du mir? Und er sagt nochmal, fürchte dich nicht, mein Kind, denn ich habe dich ja bei deinem Namen gerufen. Und wenn ihr euch erinnert, Christine hat ganz am Anfang jeden Einzelnen beim Namen benannt. Das war nicht Christine, das war der Papa. Der wusste, dass ich das hier schon drin habe. Und er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Das heißt, du gehörst zu mir. Jeder Einzelne gehört in die Familie Gottes ganz persönlich, ganz nah. Ganz, ja, er möchte uns so nah sein. Und die Frage ist, ja, glaubst du, vertraust du dieser Liebe? Darf er näher kommen? Er ist derjenige, der dir zuruft, ich habe dich angenommen. Ob deine Eltern dich angenommen haben oder nicht, ich habe dich angenommen, mein Papa. Ich habe jeden Einzelnen so kostbar gemacht, sagt der Vater, gerade zu dir. Du bist einzigartig und schön. Und ich bitte dich, so sagt er wirklich, er sagt, ich bitte dich, vertrau meiner Liebe und lass mich näher an dich herankommen. Ich möchte dich zart mit meiner Liebe berühren. Und ich juble über dir. Ich sitze im Himmel und ich juble über dir. Ich habe nur gute Gedanken und nur gute Worte. Ich jauchze mit dir über Fröhlichkeit. Ich bin so begeistert von dir und ich wünsche mir, mein Kind, dass du ein Stückchen weit von dem, von meiner Freude lernst, dass du dich lernst, mit meinen Augen zu sehen. Weil ich sehe dich so anders, als du dich vielleicht so im Alltag siehst. Und das ist die Einladung heute, ein Stückchen weit mehr von der Liebe Gottes zu erkennen. Im 1. Johannes 4,16 sagt Gott, und wir haben erkannt, also wir, das ist jeder Einzelne von uns, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an diese Liebe. Und das ist so, ich bin da noch nie so krass drüber gestolpert wie in der Vorbereitung, dass das wirklich was ist, dass das schön ist, wenn es im Wort Gottes steht, aber dass es was ist, das wir ganz persönlich zu uns nehmen dürfen. Also ganz, wir dürfen das Wort wirklich da an der Stelle so wahrnehmen. Zum einen ist es das, sich bewusst zu sein, also es nicht zu wissen, sondern tief im Herzen das anzunehmen und anzuerkennen, ja, Gott liebt mich wirklich, ich habe zwar keine Ahnung und wieso mich ausgerechnet Gott liebt und ich habe doch auch nicht immer alles richtig gemacht und so geht es jedem von uns, aber er liebt dich, egal wo du gerade stehst, er liebt dich und bist du dir bewusst, wie sehr er dich liebt und glaubst du dieser Liebe, dass die es gut mit dir meint, dass die einen guten Plan hat und dass er dich führen und leiten möchte. Also den zweiten Teil lese ich nochmal vor. Es geht mir aber mehr um den ersten Teil. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, das ist wieder aktiv, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Also je mehr wir uns dieser Liebe jeden Tag ein Stückchen weit nähern oder uns trauen, diese Liebe näher kommen zu lassen, und das braucht manchmal wirklich Mut, das habe ich in Filderstadt erlebt. Ich wusste ja, die Catherine Runala hat sehr viel an der Vaterbrust gelegen. Also schon, die ist sehr, sehr gefüllt. Also wer sie vielleicht auch gesehen hat, ich kann das nur noch mal empfehlen. Und ich merkte so 3 Wochen vorher schon, da schob sich eine Liebeswelle an. Ne? Also ich spürte das, ich bin sehr feinfühlig, sehr leicht verkabelt, wie Catherine Runala sagte. Und ich merkte, da kam so eine Tsunamiwelle von Liebe auf mich zu, was ich so auch noch nie erlebt habe. Und das erzeugte in meinem Herzen erstmal einen Schmerz. Und ich dachte, Herr, aber Liebe ist doch was Schönes. Und sagte dann, na ja, aber diese Liebe bringt auch so einiges hervor. Und manchmal ist es gut, trotzdem mutig zu sein und zu sagen, okay, das fühlt sich zwar jetzt vielleicht noch nicht wie eine ganz sichere Sache an, aber ich habe dieser Liebe vertraut. Und ich habe dadurch so einen Durchbruch bekommen an diesem Wochenende. Und ich glaube wirklich seitdem dieser Liebe auf einem völlig neuen Level. Und das fragt er dich auch. Glaubst du meiner Liebe zu dir, mein Kind? Und fühlst du dich morgens, wenn du aufwachst und Zeit mit mir verbringst, fühlst du dich geliebt? Hast du das schon mal erlebt? Hast du in meiner Liebe, fragt der Vater dich, Heimat gefunden, wie er nur schon mal sagte, ne? Also fühlst du dich zu Hause in der Umarmung des Vaters oder traust du dich vielleicht überhaupt in die Arme des Vaters zu laufen, wie ein Kind das halt macht in der Kita, manchmal wenn die Kinder abgeholt werden, laufen sie in die Arme der Eltern, bestenfalls natürlich. Ne? Also er lädt uns wirklich ein, wenn wir da oben in diesem Himmel sind, einfach auf ihn zuzulaufen und uns mal durch die Luft wirbeln zu lassen, weil er ist so begeistert. Und er möchte wirklich, dass du ganz tief und immer mehr, und jeder ist da an einem anderen Punkt, dass wir ihn als Zufluchtsort und als Sicherheit und Geborgenheit in der Not wirklich oder auch einfach im Alltag, dass wir einfach zu ihm laufen dürfen, auf seinen Schoß krabbeln, dass wir mit ihm kuscheln. Es darf ganz praktisch werden und wie immer das für dich vorstellbar ist, alleine es als Möglichkeit zu erwägen, dass dieser Vater so persönlich für uns sorgen will, dass er so persönlich all diese Wege, ich meine, er hat jeden Tag unseres Lebens vorbereitet. Das ist doch, das sprengt wirklich alles. Und was ich jetzt seit der Konferenz gemacht habe auch, ich habe ihn jeden Morgen gefragt, sag mal, Papa, wie siehst du mich eigentlich? Was magst du eigentlich an mir? Das ist eine Übung aus der Konferenz. Und ich habe das wirklich gemacht. Ich fand es erst sehr sonderbar, gebe ich zu. Habe auch was gehört. Habe es Enno nicht erzählt. So, ne? Habe gedacht so, am dritten Tag habe ich gedacht, oh Mensch, hey, irgendwie kann ich es mir nicht mehr merken. Ich schreibe mir das besser auf. Und jetzt mittlerweile habe ich schon, naja, das ist ein kleinerer Zettel, so ein Zettel, vorne und hinten, überall nur mit netten Sachen, die er gesagt hat. Und ich lese mir die jeden Tag vor, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie leichtflüchtig das ist, was der Vater sagt, mir ganz persönlich zuspricht. Und ich merke, das ist nochmal ganz anders als das Wort Gottes, was ja auch prophetisch gegeben ist. Aber wenn er dir ganz persönlich sagt, was er an dir mag, Manuela, ne, das fetzt, das geht ganz anders rein. Das berührt auch ganz anders, ne? Und wenn er dann also so schwärmt und vor dir steht und ob es nun charakterliche Werte sind oder auch Äußerlichkeiten, er steht da und sagt ganz persönlich, wie schön er dich findet oder was, also das macht er schon differenzierter, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist eine Erfahrung, die kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Das ist so berührend, weil mit jedem Wort, was er spricht, ist es ein bisschen so wie in Sprüche 16,24, das sind ja echt freundliche Worte, ne? Das sind wir ja auch vielleicht von unseren Eltern nicht so gewohnt. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Und das konnte ich wirklich erleben, dass das, was er mir sagt, was wir uns manchmal von unserem Ehemann vielleicht noch öfter wünschen, ne? So dieses Säuselige, denn es ist jetzt keine Dorfschelte, ne? Ist keine Dorfschelte. So, aber dieses so, wo man sagt, aber wenn man bereit ist, das zu hören, dann sagt er einem das schon am frühen Morgen. Und der Tag ist, ich sag, der ist gelaufen, der Tag. Das ist so super. Und was spricht der Vater dir in seiner Liebe zu? Vater, was magst du an mir? Und was das Verrückte ist, wenn mein Vater mich auf einmal so sieht, dann will ich mich auch so mehr sehen. Auf einmal merkte ich, dass das so eine Ermutigung ist, mein Blick, also ich habe gerade gelesen, dass 80% der Christen, nee, also von 100%, 80% der Christen doch überwiegend negative Gedanken über sich haben. Das ist doch nicht schön. Und da kommt doch eine Erneuerung gerade in mein Mindset. Also ich würde euch gerne einladen, diese Übung mal zu machen. Das ist der Hammer, wirklich. Und im Übrigen, wenn wir uns von Jesus überhaupt erstmal lieben lassen, und ich glaube, da will er wirklich mit uns hin, sind wir auch überhaupt erst befähigt, also Christine sagt das immer, wenn wir uns diese Liebe schenken lassen und es wirklich ankommt bei uns, sind wir überhaupt erst befähigt, uns selber zu mögen und dann auch andere zu lieben, im Übrigen. Erst dann kann auch dieser Liebende, der Dienst am Menschen, wenn es überhaupt jetzt mal, ihr wisst, was ich meine, wenn wir anfangen, prophetische Worte für andere zu haben. Wenn wir die Liebe nicht leben, dann kommt das gar nicht an. Also ich meine, das bewirkt auch im Grunde nichts. Dann sind das so Worte, wie die Menschen in der Welt sich auch sagen, du bist ja eine ganz Süße, ne? So, ja, aber so, wenn wir das wirklich leben, diese Liebe, in diese Realität eintreten, dann können wir erst das, was Matthäus, ne, 22,37 sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, das kriegen wir doch alleine gar nicht hin. Also ich meine, ohne diese Liebe erstmal empfangen zu haben und also auch diese kindliche Liebe, die also diese, ne, Papa-Liebe natürlich für dieses Kind, und ich habe das Gefühl, dass da werden alle Töpfe, jeder Mangel wirklich so zutiefst gestillt, das ist wirklich großartig. Und dann können wir das Liebesgebot auch erst machen. Und deswegen möchte ich euch echt einladen, in diese Realität von Gottes Liebe zu dir selbst einzutreten, in diesen Möglichkeitserkundungsraum des Himmels. Das ist so wunderbar und so krass. Und dafür braucht es zum Glück keine Leistung, sondern eher Hingabe. Papa, ich habe zwar keine Ahnung von, was Janina vorne redet, aber es gibt diesen Raum im Himmel der Vaterliebe. Also Georg redet ja immer von Räumen, die wir erkunden können. Und da gibt es einen Raum, der ist wirklich für uns Und da können wir als Kinder erforschen, was das heißt, wie der Papa mich liebt. Und ich merke so, das hatte auch ein bisschen was mit mich unter diese Liebe zu demütigen zu tun. Weil wenn man früher nicht geliebt wurde, ist da auch noch manchmal so ein Teil, der sagt, jetzt kommst du damit. Also, oder man, ne, so um die Ecke. Dass, wenn man sich denn trotzdem demütigt darunter und sagt, ja, ich demütige mich unter deine mächtige Hand, dann schmilzt das. Diese Liebe reinigt wirklich, macht immer reiner dieses Herz, von dem Enno auch gesprochen hat. Also unser Herz reinigt seine Liebe. Das Wort Gottes sagt ja auch, dass wenn wir seine Liebe annehmen, also wir können Gott, glaube ich, ganz viel unsere Ängste zum Beispiel mehr abgeben, aber Gott sagt dann, wenn du meine Liebe annimmst, wenn du dich traust, meine Liebe anzunehmen, dann kommt diese ganzen Verschmutzungen im Herzen, sag ich mal, Ängstlichkeit, Unsicherheit, diese ganzen Bedrängnisse, durch die wir haben, die werden durch seine Liebe, durch die Annahme seiner Liebe, und das ist eine aktive Entscheidung von uns, die werden einfach so rausgespült. Und deswegen danke, Papa, für den Ozean deiner Liebe. Ja, und dass das im Prinzip ja auch heißt, wenn die Bibel sagt, sein Reich komme, was ist denn das? Das ist Himmelskultur und dieser ganze Himmel besteht aus Papa, das heißt aus Liebe. Also wir bekommen einen Vorgeschmack auf das, was der Himmel für uns bereithält, diese enorme, große Liebesdusche von Papa. Und ich glaube, wir tun gut daran, uns hier schon mal ein bisschen an diese Liebe, diese Liebesluft zu schnuppern und den Mut zu haben, uns lieben zu lassen und tiefer in diese Erkenntnis einzutauchen und es aber auch zu empfinden, zu spüren. Es darf auf jeder Ebene ankommen, was es heißt, ein geliebtes Kind zu sein. Und dann geht man auch mutiger in seinen Tag, weil man weiß, das hat unser Pastor so schön gesagt, und der Vater steht hinter uns, ist neben uns, ist vor uns, ist in uns. Er passt auf uns auf, er ebnet den Weg, er liebt uns. Und so gehen wir einfach dann, ich glaube, was wir wirklich erst dann befähigt sind, diese Herrlichkeit, von der Georg spricht, sagte er, glaube ich, auch in der Konferenz, dass wir uns erst lieben dürfen, diese Liebe empfangen. Und dann kommt dieses riesige Vollmaß seiner Herrlichkeit. Das ist so wie so ein zweiter Schritt, der dann auf dieser Liebeswolke landen kann. Und das wünsche ich uns, das setze ich wirklich frei, dass wir auch in der nächsten Woche uns einfach tiefer und tiefer in diese Realität hineinfallen lassen, wie ein Kind, als ob man so reinplumpst in so große Liebeskissenwolken, was ihr euch immer vorstellt. Genießt es, habt Spaß. In diesem Sinne, Amen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, euch von der Liebe des Vaters zu erzählen. Für mich ist Papa so real, so sehr Papa, dass ich manchmal, wenn ich anfange davon zu erzählen, ich weiß, dass ich Menschen damit fast völlig überfordern kann, weil das für mich so real ist. Und weil diese Möglichkeit, in diesen himmlischen Raum hineinzusehen, jetzt reden wir von nicht dem Saatgut, sondern den Augen. Da war eben bei dieser Übung auch, ne? Also was magst du an mir? Das mache ich natürlich dann auch jeden Tag, hurra, das ist wunderbar. Und das habe ich auch schon so oft gesagt, ne? Dass ich in diesem Raum sehen kann, dass es diesen Strand gibt und dass es auch diese Gartenlaube gibt. Dort trifft man dann nur die drei. Also das ist ein sehr persönlicher Raum. Und mir war gar nicht klar, was für ein nicht nur Privileg oder was für ein, eigentlich mehr was für ein Geschenk das ist, dass ich das kann. Das ist ja er. Das bin ja nicht ich. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht oder das denke ich mir auch nicht aus und das geht auch gar nicht. Aber ich kann da jederzeit hin. Ich kann da sogar jetzt, ich könnte jetzt die Augen zumachen, zack, bin ich da. Versteht ihr? Und dieser Ort ist deshalb so toll für mich, weil der mich an dem Ort einfach fokussiert. Das brauche ich, weil bei mir ist es oft so, dass ich so viele Dinge wahrnehme, die um mich rum waren, also Geräusche, Licht, alles mögliche, Menschen und so weiter. Und da brauche ich manchmal so einen Ort, der mich einfach so, ne, der mich so einfängt. Das ist wunderbar. Also den Vers, den ich am Anfang gelesen habe und den Pastor Georg heute, ich glaube, wie oft er den da zitiert hat, ne? Seht, welche Liebe der Vater für euch hat. Ich denke so, stellt euch mal vor, nicht deine Eltern, aber Eltern sind vor Jahrzehnten sozusagen, also die haben den himmlischen Bereich verlassen, die leben jetzt sozusagen im irdischen Bereich und vor allen Dingen leben die in so einem Räuberstamm. Alles, was da an Kindern hervorkommt, sind Räuber. Ja, da gibt es übrigens ein Kinderbuch zu, das heißt nicht wie bei Räubers, heißt das Kinderbuch. Und das ist richtig krass, weil das zeigt uns nämlich, wie sich ein Räuber verhält, der aus diesem Räuberstamm gerettet wird. Das in dem Buch ist, heißt der Tom. Der wird ja gerettet von Jesus. Er weiß natürlich nicht, dass er von Jesus gerettet wird, aber er wird gerettet. Und er kommt in dieses Schloss, in diesen königlichen Bereich und er verhält sich wie ein Räuber. Und es gibt dort zu essen auf dieser Riesentafel. Und was macht er? Der setzt sich da nicht hin, so wie man sich normalerweise da hinsetzen würde. Der stopft sich alles in die Taschen und versteckt sich nachher unterm Tisch, weil er Angst hat, dass er eins auf die Rübe kriegt, wenn er erwischt wird bei dieser Klauerei. Weil so viel Ahnung hat er schon, dass das hier in diesem Ort ist Klauen eigentlich nicht angesagt, aber er kann nur klauen. Sein ganzes Mindset ist einfach nicht königlich. Dann wollen die ihn auch noch waschen, muss er seine Klamotten abgeben, das will er nicht. Weil er denkt, nee, ey, Moment, ey, stopp, ey, nee, ey, krieg ich da was Neues? Nee, nix, alles bei mir bleiben hier. Versteht ihr? Das ganze Mindset ist einfach noch völlig daneben. Aber wie verhält sich jetzt der Vater in diesem ganzen Bild? Schimpft der rum? Nein. Tut er nicht. Das ist dein Vater im Himmel. Der schimpft überhaupt nicht mit dir. Der ist gar nicht verzweifelt mit uns. Der weiß nämlich, wo wir herkommen. Und das, was es Jesus gekostet hat, damit du überhaupt in diesem Land und in diesem Schloss leben kannst, davon weiß er auch ganz genau. Er wusste, dass du dich nicht selber retten kannst. Er wusste, wir brauchen Jesus. Wir brauchen einen, der uns aus dieser Kultur rausholt und in diese andere Kultur hineinbringt. Aber wie lebt man denn nun in dieser anderen Kultur? Wie geht es denn dazu? Wie ist denn nun der Vater ganz genau? Ist er so wie bei Räubers? Denn Tom hat da richtig ordentlich eins auf die Mütze gekriegt. Also wenn der was falsch gemacht hat, dann hat der volle Kanne echt eins auf die Oms gekriegt. Und Menschen, die zum Beispiel, da gab es noch so ein Mädchen, ich erinnere mich da jetzt nur nicht mehr so richtig dran, die war irgendwie verkrüppelt oder so und die war auch gar nicht, die lebte bei Räubers und ich glaube, die war irgendwie eingesperrt irgendwie, die hockte da. Also die war ein absoluter Niemand. Also ja, die wurde nachher auch gerettet. Sich in diesem Reich zurechtzufinden, ist ein Weg. Das ist eine Entdeckungsreise. Und das war für Tom auch eine Entdeckungsreise. Die entdecken dann die Sprachenrede. Die entdecken, wie man Leute befreit. Und dass immer dieser Königssohn bei einem ist. Die haben so eine Muschel, da können die so reinsprechen. Das ist für das Sprachengebet. So, dann kriegen die da Hilfe und so, ne? Ich glaube, einmal hat er vergessen, die Muschel mitzunehmen. Irgendwie war das so, da ist ihm was ganz Schlimmes passiert. Dann kommt der Königssohn da so angeritten, so, und eilt ihm direkt zu Hilfe und all sowas. Das ist richtig schön, um mal ein Gefühl dazu zu kriegen, wie dein Vater eigentlich möchte, dass du dich in diesem Reich einfach mal wohlfühlst, bitte. Schaut mal, wir sind alle verschieden, die wir hier sitzen. Aber jeder ist einzigartig. Jeder hat was Besonderes. Und wenn man Kinder beobachtet, dann, also hier so irdische Kinder, dann haben die ja noch leider eine Sache, dass die zu anderen Kindern so richtig fies sein können, ne? Ehrlich, aber auch so richtig fies. So läuft's im Himmel nicht. Halleluja. So ist auch nicht unser Vater, okay? Er möchte so gerne Vater sein. Vater, einfach mal bitte Vater sein. Und das bedeutet für dich als Kind, dass du ihn um Hilfe bittest. Ganz einfach, nicht kompliziert. Die meisten Kinder wissen, was sie brauchen. Auch selbst die hier so aufwachsen und die nicht so tolle Eltern haben, die irgendwie wissen die eigentlich, was sie brauchen. Sie kriegen es vielleicht nicht, aber sie wissen, was sie brauchen. Und wenn du darüber nachdenkst, dass du ein Gespür dafür kriegst, was du wirklich von Papa brauchst, dann sag's ihm doch einfach. Dann sag es ihm doch einfach. Er ist ja dein Vater, er hört dir ja zu. Wird er dir einen Stein geben oder irgendwelche Skorpione oder irgend sowas, wenn du ihn um andere Sachen bittest? Nein, macht er nicht. Das macht er nicht. Und dann habe ich noch der verlorene Sohn. Er sagt zum Vater, gib mir mein Erbe. Ungefähr mindestens in dem Ton. Und der Vater diskutiert überhaupt nicht, sondern teilt das Erbe aus. Das ist in dem Fall, stellen wir uns mal einfach eine große Geldsumme vor. Und jetzt zieht er ja los. Verprasst die ganze Geschichte. So, das wissen wir schon. Jetzt kommt der ja zurück. Papa ist sowieso schon, hält ja Ausschau und so, das wisst ihr alles. Aber das Interessante daran ist doch, der setzt doch diesen Sohn tatsächlich wieder in den Stand eines Sohnes ein. Also ist der schon wieder Erbe. Da habe ich gedacht, oh, da war doch noch ein zweiter Sohn. Der fand das völlig ungerecht. Erst bringt er die ganze Scheiße durch, ja, das ganze Geld da, dann kommt der zurück und dann setzt Papa den auch noch wieder als Sohn, also als Erbe ein. Aber wisst ihr was? Dein Vater, egal was du angestellt hast, egal wann du irgendetwas anstellst als Kind, und wenn es das Allerschlimmste überhaupt ist, er wird dich niemals in einen Stand eines Knechtes zurückversetzen. Niemals. Das kann er nicht. Er will seine Kinder. Unbedingt. Und deshalb muss auch der andere Sohn in diesen Stand eines Kindes und in dem Fall auch eines Erbes, eines Sohnes, wieder eingesetzt werden. Selbst wenn er nochmal alles falsch macht, ändert das an der Liebe des Vaters überhaupt nichts. Ist uns das klar? Versteht ihr, was, also da wird einem ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise deutlich, was das überhaupt für eine Liebe ist. Die kann nicht hassen. Die kann nicht irgendwie so nach dem Motto, okay, also, du hast es durchgebracht, okay, gut, du wolltest das unbedingt haben, auch okay. Jetzt kommst du zurück, jetzt möchtest du also wieder in den Stand eines Sohnes eingesetzt werden. Nee, das hat er nicht gesagt, er wollte ja eigentlich Knecht sein, aber der Papa hat dir was anderes gemacht. Aber er setzt ihn da ein und dieser Sohn muss damit klarkommen. Der muss ja damit klarkommen irgendwie, ne? Dass er seinen Siegelring wieder hat, dass er wieder Geschäfte tätigen kann. All das ist dein Vater. So ist der. Und wenn Gott, und das könntet ihr vielleicht mal zu Hause nochmal lesen, die ganze Passage im Römer, die lese ich euch nochmal vor dazu. Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann noch gegen uns sein? Weil der dich abdeckt, weil der hinter dir steht. Und weil du sein Kind bist und sein Kind bleibst. Ganz egal, was du tust. Das ist hier übrigens keine Einladung zum Sündigen. Aber damit uns klar wird, wie diese Liebe ist. Wie groß, wie breit, wie mächtig, wie was weiß ich. Grenzenlos eben. Also Römer 8 ab Vers 31 geht das ja los. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns, wie sollte er dir mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes überhaupt Anklage erheben? Du selber? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt worden ist. Du übrigens auch. Der auch zur Rechten Gottes ist. Der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Verfolgung oder Hunger? Blöße oder Gefahr oder Schwert? Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin ganz gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, überhaupt irgendein anderes Geschöpf uns oder dich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Es ist unmöglich, dass irgendetwas passieren kann, das dich von dieser Liebe trennt. Und wir müssen, und das haben die Vorredner ja schon gesagt, uns wirklich daran gewöhnen, uns dieses Bild immer wieder vor Augen malen zu lassen, wie der Vater ist oder wie ist Jesus. Das wäre auch mal, hier ist sehr hilfreich, wenn man noch nicht so den direkten Zugang zum Vater hat, dass man dann zum Beispiel sagt, jetzt gucke ich mal in der Bibel, wie war Jesus? Wie hat der reagiert auf die, was auch immer, die Frauen? Wie hat er reagiert auf die Kranken? Wie hat er reagiert auf was auch immer? Was hat er getan? Was hat er gesagt? Wie ist er mit Petrus umgegangen, der da so eine Riesenklappe hatte, ihn anschließend verraten hat? Weide meine Lämmer. Oh, merkt ihr was? Ja, also unsere ganzen alten Strukturen, ja, also diese ganzen Weltstrukturen, die würden sagen, man kann doch einem Petrus, der so eine Scheiße gebaut hat, den Herrn verraten hat, vorher so eine Klappe hatte, nicht die Lämmer anvertrauen. Gott, wo soll das hinführen? Versteht ihr? Aber Gott sieht uns überhaupt so gar nicht. Das ist ja gerade der Unterschied. Er sieht dich ganz anders, als wie Welt vielleicht den Petrus beurteilen würde oder wie du vielleicht was, was ich beurteilst oder dann womöglich noch dich selber siehst. Du bist übrigens nur zur Information gestorben. Gestorben, darfst du dir ab und zu mal buchstabieren. Ich bin tot. Christus lebt in mir. Also was kann denn wohl jetzt hier leben? Ja, das ist das, was wir mit dem Spiegel, dieses Schau in den Spiegel und dann überleg mal, was siehst du eigentlich? Willst du das alte Bild sehen oder willst du das neue Bild sehen? Willst du im Räuberstamm unterwegs sein oder möchtest du im Schloss leben? Ja, im Schloss, da hast du 1000 Möglichkeiten, da kannst du alles ist zum Genuss dargereicht. Alles ist zum Gebrauch dahingestellt. Es ist kein Zwang, das zu benutzen. Es ist aber angenehm, wenn du es machst. Der Vater zwingt uns nicht, ne? Der zwingt uns nicht, diese Dinge da zu benutzen. Aber sie stehen da und du darfst sie benutzen. Alles zum Genuss. Alles für dich. Ja? Also, wir haben manchmal ein Bild im Kopf, naja, also der Herr hilft uns, dass wir dieses Bild wirklich revidieren und einfach wissen, wir sind tot, er lebt in uns. Und deswegen hatte ja Catherine auch diesen Vorschlag gemacht, sich ab und zu mal mit den richtigen Klamotten zu bekleiden. Derjenige, der in einem Königsschloss wohnt, würde da nicht mit Bettlerklamotten rumrennen. Ja, der würde irgendwann mal kapieren, dass er einfach da mal vernünftige Kleider anziehen kann. Der würde auch nicht so rumschlurfen, ja, weil Könige so nämlich nicht rumlaufen, sondern der wüsste irgendwann. Ja, Tom musste das üben. Der muss das richtig üben, sich da eigentlich vernünftig zu verhalten. Aber hier geht es nicht um vernünftig, sondern hier geht es immer wieder darum, dass wir wissen, und das hatte ich ja vorhin nach dem Lobpreis gesagt, er möchte uns so gern an die Hand nehmen, der Papa. Schau mal da, schau mal hier, schau mal dort, was alles bereitsteht für dich oder für uns. Benutz es einfach mal, probier's mal aus. Und wenn es nicht gleich funktioniert, dann sei auch nicht gleich total enttäuscht oder so, weil du, das Werkzeug da nicht richtig benutzt hast. Mach einfach nochmal. Verstehst du? Ich habe ja nichts gegen dich, sagt Papa. Ich verurteile dich nicht, wenn das jetzt nicht gleich hinging. Georg hat da auch drüber gesprochen. Er sagt, wir sind aufgefordert, die Kranken zu heilen. Wir können das sowieso nicht. Aber Christus in uns kann das sehr wohl. Und der Name hat Kraft genug. Versteht ihr? Aber ich bin doch überhaupt nicht dafür verantwortlich, was dann passiert, wenn ich jemand die Hände aufgelegt habe oder auch nicht aufgelegt, aber ich spreche da rein. Das ist Papas Angelegenheit. Ja, ein Glück, da bist du schön raus aus der Nummer. Ja? Also, lass uns lernen, wirklich auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Und wie gesagt, das ganze Buch ist ja voll davon, ob es jetzt der Auszug aus Ägypten ist, ja, wie der da, die da rausgeht mit Wundern und Zeichen und dann sind die Klamotten da nicht zerschlissen in der Wüste. Ist mir sowieso ein Rätsel, wie er das hingekriegt hat, aber ist egal. Ja, oder Noah und die Arche, da sind dann auch diverseste Tiersachen gerettet und hier und da. Und also alleine sich das nur mal so alles vorzustellen, was der da so alles gemacht hat und wie wichtig ihm diese Menschen auch immer waren, oder auch sein Volk, dass das dann, wenn das einen schlechten König hatte oder die Richter oder es ist ganz egal. Oder Jesus, den kannst du auch rauf und runter studieren. Du wirst ein Bild vom Vater kriegen. Über kurz oder lang kriegst du ein Bild. Verzweifle nicht, wenn es nicht sofort perfekt ist. Er verzweifelt nicht an dir. Na? Er verzweifelt nicht an uns. Er will gar nicht an dir verzweifeln. Er liebt einfach weiter. Das ist doch super, oder nicht? Und du kannst alles probieren. Du darfst einfach alles ausprobieren und ihn immer wieder um Hilfe bitten. In allen Dingen. Du kriegst nicht einen Stein, wenn du um eine andere vernünftige Sache bittest. Ja, also wenn du jetzt was zu essen haben willst, dann werden hier nicht Steine geliefert oder irgendwelche anderen komischen Gegenstände, sondern er kennt dich und er weiß, was du brauchst und wann er es liefert, das überlassen wir ihm. Welches Kind, frage ich dich jetzt noch am Ende, welches Kind macht sich Gedanken darüber, ob der Kühlschrank voll ist? Oder ob Papa genug Geld verdient hat, damit wir irgendwo hinfahren können? Keins. Genau. Oder wie man zum Beispiel irgendwie beschützt wird oder so. Darüber machen sich Kinder, also normale Kinder, eigentlich keine Gedanken. Das ist für die total logisch, dass das die Eltern machen. Und deshalb wieder unsere Einladung. Na, wir haben uns heute abgesprochen. dass wir lernen, das von unserem Vater auch zu erwarten. Von unserem Vater im Himmel. Genau. Du darfst jetzt noch zum Ende dir einfach mal etwas vom Papa wünschen. Vielleicht wünschst du dir, wirklich mit ihm in der nächsten Woche auf so eine Entdeckungsreise durch den Himmel zu gehen oder durch die vielen Möglichkeiten, die dort sind. Vielleicht hast du einen ganz simplen Wunsch, ich wünsche mir ein Fahrrad oder so, wisst ihr, so irgendwie sowas. Vielleicht soll irgendeine Beziehung wiederhergestellt werden, vielleicht ist es irgendwas ganz anderes. Das darfst du auch ganz im Stillen einfach ihm jetzt sagen. Und eins darfst du wissen, dass er deine Wünsche hört, dass er sie kennt und dass er sie zur gegebenen Zeit umsetzt. Das ist auch ein Phänomen von Kindern, die wünschen sich extrem viel, aber die Eltern entscheiden, wann die Kinder diese Dinge bekommen. Dass sie jeden Tag was zu essen kriegen, ist klar. Dass sie jeden Tag ins Bett gebracht werden und behütet werden, ist auch klar. Aber wenn es um irgendwelche anderen gegenständlichen Wünsche oder Reisen oder sonst was geht oder ich will mal bei dem und dem übernachten oder ich möchte dies oder das oder hier oder da, dann entscheiden die Eltern, wann diese Sachen möglich sind oder wann sie geliefert werden. Aber vertrau deinem Vater, dass er den Wunsch, den er in dein Herz legt und vielleicht auch gerade jetzt den von jetzt, dass er diesen Wunsch für dich umsetzt. Und dass er dir bei diesen Sachen hilft und dich, ja, vielleicht bringt er dich mit Menschen zusammen oder was auch immer. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Herr, dass du das nicht nur für mich hinkriegst, sondern dass du das auch für meine Geschwister hinkriegst. Dass du ihre Herzenswünsche erfüllst. Und dass wir dich immer besser kennenlernen. Halleluja. Amen. Amen.